dertli dertli göle çevrilir. Yaralı gönlüme olmadı ortak. Gözlerimin yaşı sele çevrilir. Yaralı gönlüme olmadı ortak. Gözlerimin yaşı sele çevrilir. Gözlerimin yaşı sele çevrilir. Zum Ende der ersten Soundcheck-Stunde in asymmetrischen Taktlandschaften Can aus Köln, die sich bei der folgenden Nummer aus dem Jahr 1972 einmal mehr als Meister einer raffinierten, mal sich verändernden Monotonie zeigen. One More Night spielt mit dem Nebeneinander von 7/8 und 7/4 Takt. Thank you. Deutschlandfunk. Sie hören das Informationsprogramm im Deutschlandradio. Man würde Pete Townsend sicher bitter Unrecht tun, wenn man in ihm nur den Spezialisten für krachende Gitarrenakkorde oder Rockopern sehen würde. Er kann nämlich auch ganz wunderschöne Melodien schreiben. Die von der Nummer Face Dances Part 2 aus dem Jahr 82 sind zudem so eingängig, dass dieses Stück von seiner dritten Soloplatte All the Best Cowboys Have Chinese Eyes eigentlich ein Hit hätte werden können. Am Fünfvierteltakt von Face Dances Part 2 kann es meiner Meinung nach jedenfalls nicht gelegen haben, dass aus dem Hit nichts wurde. Einen bis damals für einen Jazzer kaum vorstellbaren kommerziellen Erfolg hatte der Pianist Dave Brubeck mit der 59er Aufnahme von Take 5, einer Komposition seines Saxophonisten Paul Desmond im Fünfvierteltakt natürlich. Wenn ich mich recht erinnere, benutzte schon in den 60er Jahren eine deutsche Automobilfirma Take 5 als Musik eines TV-Werbespots. Brubeck war sicher nicht der einzige Jazzer, der in asymmetrischen Rhythmen swingte. Thelonious Monk oder der Schlagzeuger Max Roach werden in Joachim Ernst Behrens Jazzbuch zum Beispiel genannt und bereits für die 30er Jahre der Saxophonist Benny Carter. Hier ist eine Brubeck-Komposition aus dem Jahr 61, eine Art Blues im Siebenvierteltakt, ein Stück, das sich auch bei diversen Ballettensembles großer Beliebtheit erfreut hat, Unsquare Dance. Thank you. Das war zuletzt die Schweizer Band Etrange Fou Le Doublon mit 5er und 7er Takten. Nicolas hieß diese Nummer von ihrer 82er LP Le Poumon Gonflé. Ähnlich eklektizistisch klingt das Projekt Moonshake, das neben Sample-Spezialisten auch einen hervorragenden Saxophonisten und diverse Gäste umfasst. Moving Sounds heißt die 94er CD von Moonshake und der Titel Just a Working Girl dreht sich im wahrsten Sinne des Wortes um ein 7/8-Motiv. Thank you. Moonshake aus England mit Just a Working Girl. Wie schon in der ersten Soundcheck-Stunde bei Helmet zu hören war, haben auch einige Vertreter der härteren Fraktion unserer Tage ungerade Taktarten für sich entdeckt. Hier ist eine Live-Aufnahme der Rollins Band vom November 89 aus Wien, als sie noch nicht so bekannt waren wie heute mit Major Deal und so weiter. Down and Away heißt das Stück im quälend schleppenden Fünfvierteltakt. Yeah!

Das war zuletzt Musik von Tim Buckley, dem 1975 im Alter von 28 Jahren verstorbenen Singer-Songwriter. Etliche seiner Aufnahmen vom Ende der 60er Jahre klingen sehr jazzig, was zu Zeiten der ersten Jazz-Rock-Fusion für einen Singer-Songwriter aus der Ecke Folk absolut selten war. The Healing Festival hieß das Stück gerade, ein Track von der LP Star Sailor aus dem Jahr 1970, einer Platte, die neben Lorca wahrscheinlich seine extremsten Ausflüge mit Jazzklängen enthält. Dankenswerterweise hat mir mein Kollege Michael Engelbrecht die CD noch per Eilpost zugeschickt. Im Geschäft kriegt man sie nämlich zurzeit nicht. Der Saxophonist bei dieser Aufnahme hieß Bunk Gardner, der früher ja bei Zappas Mothers of Invention mitspielte. Und tatsächlich erschien die LP Star Sailor 1970 auf Zappas damaligem Label Straight. Während bei dieser Tim Buckley-Nummer regelmäßig ein Vierer gefolgt von einem Sechsertakt gespielt wurde, wechselten in der ziemlich unheimlich klingenden Fuge für Orchester von Béla Bartók ständig die Takte. Ein 9-Achtel-Takt, dann 12-Achtel, 8-Achtel, 7-Achtel, 10-Achtel und so weiter. So kommt eine kaum fassbar, ständig im Fluss befindliche Musik zustande. Die mehrsätzige Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta wurde 1937 schon uraufgeführt. Die Musik des ersten Soft Machine Bassisten Kevin Ayers kennt zwar auch dunklere Seiten, öfter strahlte sie aber eine unbeschwerte Lebensfreude aus. Aus seiner ersten Solo-LP aus dem Jahr 1970 fand sich der Titel Ole Ole Bandu Bandong, was wohl weniger mit dem spanischen Ole zu tun hat als mit der malaysischen Sprache. Zumindest bedankt sich Kevin Ayers auf der Plattenhülle bei den Background-Sängerinnen Jean und Mary, die in malaysischer Sprache singen mussten, was für zwei Mädchen aus Schottland doch eine ziemliche Leistung sei, notierte Kevin Ayers damals auf dem Cover. Thank you. Kevin Ayers im 7/4-Takt von seiner ersten Solo-LP Joy of a Toy. Ein alter Freund von Ayers vor und nach der gemeinsamen Zeit bei Soft Machine ist der Australier David Allen. Allen gründete Ende der 60er Jahre die anglo-französische Band Gong, die es nach dutzenden Besetzungen und leichten Namensvariationen auch heute noch gibt. Etwa 1972, 73 und 74 gehörten auch gewiefte Jazzrocker der Band an, Pierre Morland am Schlagzeug etwa. In dieser Zeit tauchten dann in den sphärischen Klängen von Glissando-Gitarre, Synthesizer-Blubbern und Gilly Smiths Space Whisper faszinierende Riffs auf, die oft eben in krummen Taktarten standen. Aus den einleitenden, ganz symmetrisch pulsierenden Synthesizer-Klängen von Tim Blake steigt gleich ein ständig wiederholter Riff auf, der aus 4 5/8-Takten und einem eingeschobenen 4/8-Takt besteht. Der dritte Teil des Stückes wiederholt eine Folge von 3 7/8-Takten plus einem 3/8-Takt. Beide asymmetrischen Riffs haben dabei also die gleiche Länge von zusammengerechnet 24/8. A Sprinkling of Clouds vom 74er Album You hört sich allerdings ganz und gar nicht nach klingender Mathematik an, sondern nach psychedelischen Abenteuern im Weltraum. Thank you.